نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern im Internet gut auch hören können. Die Erklärung von Surah Al-Salam. Und wir sind bei Hadith 972. Hadith 972. Machen wir weiter, inshallah, im Buch der Heirat. Und wir sind bei Al-Walima, das wird bei Heiratsessen. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسم متفق عليه واللفظ للبخاري. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية رضوان الله عليها، وكان يبني عليها، وبعد ثلاث أيام صلى الله عليه وسلم أولى على صفية، والوليمة كانت ما كان فيها لا لحم ولا خبز، وإنما وضعت الجلود ويعني مثل حتى يأكلوا عليها أو الصحون، ووضع عليها تمر والأقط. الأقط أو الإقط يقال أيضا هو اللبن المجمد، الإقط أو الأقط هو اللبن المجمد والسمن. وهذه الثلاثة لما تضع الأقط والأقط لما تضع الأقط والسمن والتمر، هذا يسمى حيس، يسمى حيس. ففي هذا الحديث جواز أن تكون الوليمة بغير ذبح شاه، وكذلك جواز البناء بالمرأة في السفر، وأنه يولم لا بأس أن يولم بعد ثلاثة أيام. بارك الله فيكم. في محن ضايفة مدين بوخ ده هيرات وفي غام باي هيرات سحسن في الإسلام. في ما هيراتت في من هيراتت دان اسما فرفليشتت انبدا فور ده هوخزايت او ده امتاق ده هوخزايت او ده داناخ nach der Hochzeit, dass man Essen für die Leute kocht. Und dass man die Leute, oder etwas gibt, dann die Leute kommen und die machen Bittgebet für die Person, die geheiratet hat. Und wir haben schon über verschiedene Hadithe erzählt, wo der Prophet, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, dass man Walima macht, also Heiratsessen macht. Und dass die Gelehrten des Islam unterschiedliche Ansichten haben bezüglich, was ist das Minimale von Essen, was man den Leuten anbietet und heiratet. Da haben wir eine Überlieferung von Abdurrahman bin Auf, dass der Prophet Muhammad sallam ihm sagte, Aulim wa law bisha. Das heißt, wenn du Heiratessen machst, dann mach das, wenn du auch ein Schaf schlachtest. Deshalb manche Gelehrten sagen, mindestens ist das ein Schaf. Aber jetzt kommt ein Hadith. Und zwar Hadith 972. Anas radiallahu alaihi sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war zwischen Khaybar und Medina drei Nächte, nachdem er Safiya geheiratet hat. Und dann habe ich die Muslime zu seinem Heiratsessen eingeladen. Es gab dabei weder Brot noch Fleisch. Das war, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat befohlen, dass man die großen, wie Teller, die sind aus so ungefähr Leder, die sind groß, da hat er befohlen, dass das auf dem Boden getan wird, und dann hat man drinnen Datteln Und da hat man getrocknetes, das ist ein Milch ungefähr, das ist wie Joghurt und das wird trocken. Und Semmel, das bedeutet Margarine, das wurde alles zusammen, oder Fett und diese Art von Joghurt, was getrocknet ist, und Datteln. Und die wurden getan und dann haben die Leute davon gegessen. Dies nennt man in der arabischen Sprache Heiß. Diese Art, das wird das wie Essen, Art, dass man Datteln und getrocknetes Joghurt und Fett zusammen macht und die werden gemischt und da kann man davon essen. Hier in dieser Überlieferung sieht man, dass der Prophet ﷺ hier kein Schaf geschlachtet hat. Es gab kein Fleisch. Und deshalb, die Gelehrten, die sagen, dass man nicht unbedingt etwas schlachten muss, wenn man Heiratsessen macht, dann haben sie recht, weil hier der Prophet ﷺ kein Schaf geschlachtet hat. Dazu noch, der Prophet ﷺ hat das Essen nach 3 Tagen von der Heirat gemacht oder machen lassen. Das heißt, das war nicht am gleichen Tag der Heirat. Und nicht davor, sondern danach. Und das ist auch der Beweis. Und drittens, der Prophet hat geheiratet auf der Reise. Und deshalb, man kann das tun, dass man auf der Reise auch heiratet. Das hat damit zu tun, dass man weiß, Heiratsessen ist mindestens eine empfehlenswerte Handlung. Was hat das für einen Sinn? Wenn man heiratet, da sollte man für die Leute kochen und die Leute einladen. Der Sinn ist klar. Wenn die Leute essen bei dir, dann machen sie für dich Bittgebet, dass Allah deine Ehe segnet. Und deshalb, wenn man mehrere Leute einlädt und viele Leute kommen und die machen für die Person Bittgebet, dann ist das natürlich gut. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود ولكن سنده ضعيف الحديث ضعيف طبعا فيه إذا دعاك فلان وفلان فتجب الأقرب البابا يعني الجار وفيه كذلك أنه تجب الذي سبق في الدعوة ولكن هذا يأخذ باعتبار الحديث ضعيف باعتبار أن الحديث ضعيف فما نحتاج أن نتكلم عليه كثيرا بارك الله فيكم حديث قال هذا تنون زبسك أين بيغزون أين بيغزون von den Gefährten des Propheten صلى الله عليه وسلم sagte wenn zwei Leute zu Heiratsessen einladen oder zum Essen einladen dann sollst du die Einladung von dem Nächsten zu dir das wird zu deinem Nachbar annehmen. Und er sagte auch, der Erste, der dich eingeladen hat, nimmst du an. Diese Überlieferung ist schwach. Da wir auch jetzt der Bruder und unser Gast und vielleicht auch gibt es im Internet einige Leute, die das nicht kennen, wenn wir sagen, das ist schwach, was meinen wir damit? Es gibt bei uns im Islam eine Lehre für die Überlieferungen Klassifikation. Also wenn wir eine Überlieferung haben, dann müssen wir das klassifizieren. Was heißt klassifizieren? Also wir müssen wissen, ob diese Überlieferung erstmal, das könnte man auch sagen, Forschung nach der Authentizität. Also ob eine Überlieferung authentisch ist oder nicht. Nicht, dass jemand kommt, jetzt zum Beispiel kommt eine Person zu uns und sagt uns, ja, im Islam ist die Sache so. Und wenn man nicht weiß, ob das richtig oder falsch ist, dann wird man das annehmen. Aber deshalb haben wir im Islam diese Lehre, das heißt Hadith-Lehre, Hadith bedeutet Überlieferungen des Propheten, das ist, was er gesagt hat, was er gemacht hat, was er entschieden hat, was er bestätigt hat. Und dann prüfen wir die Überlieferungen, ob die authentisch sind oder nicht. Und wenn eine Überlieferung nicht authentisch ist, dann wird das nicht angenommen in der Religion. Wir können das nicht praktizieren. Und diese Überlieferung gerade ist nicht authentisch. Und dies nennt man ba'if, schwach. Also wenn wir sagen, diese Überlieferung ist schwach, diese Überlieferung ist schwach, das heißt dann, dass wir das nicht annehmen in der Religion. Es kann sein, dass jemand kommt und sagt, ja, das ist nicht schwach. Ja, es kann sein, dass die Person kein Wissen hat. Deshalb gibt es auch sehr viele Sachen heutzutage, die die Muslime selber erzählen, die sind aber nicht vom Islam. Und die basieren sich auf diese Überlieferungen, die nicht authentisch sind. Die nicht authentisch sind. So, bei uns im Islam, wir sind zum Beispiel nicht wie die Christen. Die Christen, bei ihnen, wenn der Pfarrer oder wenn der Pastor oder wenn der Bischof etwas sagt, sagt ja, so ist das, dann forschen sie nicht. Aber bei uns, das geht nicht. Wenn ein Imam oder ein Gelehrter oder ein, sage ich jetzt, ein Großgelehrter, wenn er etwas erzählt, dann müssen wir erstmal das prüfen, ob das authentisch ist. Was wird authentisch? Das heißt, wo steht das? Hat der Prophet das gesagt oder nicht? Und da gibt es diese Kette. Da prüft man die ganze Kette, die Leute, die das überliefert haben. Und so eine Überlieferung ist schwach, deshalb sollte man nicht in Betracht nehmen, weil wir in der Religion genug authentische Überlieferungen haben, so wir brauchen nicht diese schwache Überlieferung. Auf jeden Fall die schwache Überlieferung, man sollte immer sagen, das ist schwach, damit die Leute wissen, nicht dass sie denken, das ist dann. Es gibt übrigens auch erfundene Überlieferungen. Was wir erfunden, gelogen. Jemand kommt und sagt, ja, der Prophet sagt. Und der Prophet hat das nicht gesagt. Es gibt in den arabischen Ländern viele, viele Überlieferungen. Ich gebe euch Beispiel, zum Beispiel eine Überlieferung. Da sagt man, die Liebe, Vaterlandliebe ist vom Iman. Zum Glauben gehört, dass du dein Land liebst. So was haben wir nicht in der Religion. Aber damals die Nationalisten, die arabischen Nationalisten haben solche Sachen erfunden, damit sie diesen Nationalstolz bei den Leuten erwecken. Da soll man aufpassen. Wa Nabi Juhayfa taqal, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu muttaki'a. La akulu muttaki'a. Al-ittika ma'khudun min al-wika'a. والواو والتاء بدل عن الواو والوكاء هو ما يشد به الكيس يعني الربط فكأنه أوكع مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته ومعناه الاستواء على وطاء متمكنا قال الخطابي المتكئ هنا هو المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته قال ومن استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال على أحد شقين ومعنى الحديث إذا أكلت لا أقعد متكئا كفعل من يريد الاستكثار من الأكل ولكن آكل بلغة فيكون قعودي مستوفزا ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد شقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى به الاتكاء إما هو أن الإنسان يتربع بشكل أنه يعني يتربع هكذا ويبدأ يأكل أو الذي يميل على أحد شقين فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لماذا؟ يقول أهل العلم لأن الإنسان إذا جلس هذه الجلسة يأكل أكثر حتى ما يأكل أكثر ما يجلس هذا وطبعا فيه تفاسير أخرى لأن الاتكاء هذا هو صفة من صفات المتكبرين يعني التكبر يجلس هكذا متكئا ويبدأ يأكل الطعام فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الأمر الله تعالى على وعلم بارك الله فيكم. إبريدنس إيش معنى؟ وطبعا قبل ما أتكلم بالألماني، يعني غريب أنه يأتي للمؤلف رحمه الله، غريب أنه يأتي في باب الوليمة في هذا الأمر، ولكن سبحان الله أهل العلم يعني يجدوا لهذا، لأنه الكلام حول الطعام وحول الوليمة، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى والله أعلم أنه يعني يعطي بعض النصائح، أنه لا تأكل متكئ أو فعل هذا، لا تفعل هذا، بحيث أنه يتبع هذا الباب. حديث das wird überlieferung. Was der Prophet gesagt hat, dort gemacht hat, entschieden. Hadith 974, Abu Juhayfa. Abu Juhayfa ist der Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sein, der war mit ihm. Er sagte, der Prophet sallallahu sagte, ich esse nicht in stützenden Acht, das wird, ich stütze mich so auf eine Seite oder ich stütze mich ganz auf etwas so und dann esse ich. Das bei Al-Bukhari. Das hat damit zu tun, wenn man diese Art sitzen oder mit dieser Art sitzt, dann will man mehr essen. Oder dass es schlecht ist für die Gesundheit, oder dass diese Art von Sitzen, dass dies ein Zeichen ist für Arroganz und Überheblichkeit. Weil wenn du so sitzt, ja, und dann fängst du an zu essen. So, wer macht das? Natürlich, das ist, deshalb der Prophet ﷺ hat das nicht gemacht. Warum? Weil er nicht arrogant ist und weil er auch nicht viel gegessen hat und der hat auch sich an, bezüglich seiner Gesundheit, das wird, der hat sich hier Gedanken gemacht, wie man gesund bleibt und so weiter, sallallahu alaihi wasallam. Und deshalb hat er das nicht gemacht. Die Frage ist eigentlich, was hat diese Überlieferung mit unserem Thema zu tun? Wir reden doch über Heiratsessen. Und hier, das ist jetzt wirklich ein Sprung. Da springt man von Heiratsessen auf, ich sitze nicht in dieser Art, während ich esse. Das machen die Gelehrten des Islam in ihren Werken, weil sie manchmal zwei Themen verbinden wollen. Und als Empfehlung für die Leute macht man so. Das geht um Heiratsessen. Aber zum Essen gehört auch, wie man sitzt und wie man sich verhält beim Essen. Deshalb will er uns das erzählen als Nutzen für uns alle. Das heißt, man sollte nicht in dieser Art essen. Man sollte nicht in dieser Art essen. Und übrigens, das beweist, dass diese Religion Religion der Vollkommenheit ist. Weil eine Religion, die dir auch sozusagen erklärt, wie du isst und wie du sitzt und was du dabei machst, das beweist nur die Vollkommenheit dieser Religion. Weil diese Religion alle Bereiche des Lebens betrachtet hat. Nicht nur die Sache, das Spirituelle, sondern auch das Praxis oder das praktische Leben, wie man wirklich im Leben auch leben kann. وعن عمر بن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. فالحديث دليل على وجوب التسمية للأمر بها. وقال بعض أهل العلم أنها مستحبة في الأكل ويقاس على ذلك الشرب ويستحب الجهر بالتسمية في قوله صلى الله عليه وسلم سم الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال من نسي أن يقول بسم الله فليقل في أثناء الطعام بسم الله أوله وآخره أو أوله وآخره أو أوله وآخره كله صح. لحديث أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. فينبغي أن يسمي، والتسمية لا تكون بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تكون فقط بسم الله. انتبه في الأكل. والحديث دليل على وجوب الأكل باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وفعل الشيطان يحرم على الإنسان، واضح. ولقوله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، كل بيمينك أمره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كل بيمينك فقال لا أستطيع، قال له تكبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فشلت يده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال كل مما يليك، أي ما تأكل من وسط الصحن، إنما كل مما يليك يعني أمامك. وفي هذا يا أخوة هذا أمر عظيم، ألا وهو أن الإنسان ما يكون أيضا جشع وطمع في الطعام، إنما يترك لغيره فيأكل أمامه، وإذا في شيء أمامه فيأكل منه. طبعا هذا إذا كانت جفنة واحدة، يعني إذا كان صحن واحد. أما إذا كانت صحون عديدة مثلا في هذا كذا وفي هذا كذا وفي هذا كذا، فلا بأس أن يأخذ من هنا ويأخذ من هنا أو يأخذ من هنا. ولأنه بارك الله فيكم يستطيع الإنسان كذلك أن يأكل، إذا ما بقى تحت يديه شيء أن يستطيع أن يأكل من طرف من حوالي القصعة، لا بأس بذلك. فأنس والله عليه حدثنا قال أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قرعين أي جوانبها، فلم أزل أتتبع الدباء من يوم إثر. وفي الحديث قال أنس فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يطلبه له من طرف القصعة، ولا بأس أن الإنسان مثلا يعطي لأخيه من طعامه. والله تعالى على أعلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد، الثريد هو اللحم والخبز، فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. أي الإنسان إذا أكل يأكل من الطرف إلى أن يصل، لا يأكل من الوسط مباشرة إلى من الطرف. طبعا قبل ما كان يأكل كل واحد صحن وكذا وهذه الأمور، إنما كلهم كانوا يأكل من صحن واحد. فتصور لو الكل بدأ يأكل من الوسط ما يبقى شيء، فلذلك يأكل من الطرف حتى يصل إلى الوسط. والبركة في الطعام قد تكون في أوله أو في وسطه أو في آخره، ولكن البركة تنزل في وسط الطعام. فلذلك دل الحديث على النهي عن الأكل من وسط الصحن يعني أو القصعة. والله تعالى أعلى وأعلم. نون مدت فون زبسك عمر ابن أبي عمر يقول ابن أبي سلمة زاغته ده جزنت الله صلى الله عليه وسلم زاغته أو يونغلينغ سكاب أن يونغلينغ ده زاغته أو يونغلينغ أذيني دل نامن الله und اسم دانا غيختن und ist von dem Platz vor dir. Das war Bukhari und Muslim. Das heißt, es gab einen Jungen bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Junge wollte essen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte ihm erklären, wie man richtig isst. Der sagte ihm erstmal, erwähne Allah. Erwähne Allah, Entschuldigung. Erwähnen Allah bedeutet, dass man sagt Bismillah im Namen Allah. Aufpassen bitte, im Namen Allah. Nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wenn du jemand sagt, sag Bismillah, das heißt nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sagt man nur beim Koran lesen. Wenn du am Anfang der Sura bist, außer Sura Tauba, außer Sura 9. Im Namen Allahs des Gnädigen des Alabama oder des Barmherzigen des Alabamas sagt man nur beim Koran lesen. Wenn man mit Anfang des Korans anfängt, also mit Anfang der Sura, Stück des Koran, außer Sura 9, weil es kein Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dabei gibt. Aber wenn man sagt, sag Bismillah, das heißt nur Bismillah, beim Essen. Man sagt Bismillah beim Trinken. Einige Gelehrten sagen, dass es empfehlenswert, aber eigentlich, dass es Pflicht, Bismillah zu sagen. Warum? Weil der Prophet sagte, wenn jemand von euch vergessen hat, am Anfang des Essens Bismillah zu sagen, dann sollte man sagen, im Namen Allahs am Anfang und am Ende. Im Namen Allahs am Anfang. Auch später sagst du. Und der Prophet sagte, sag Bismillah. Und wenn der Prophet etwas befiehlt, das heißt, dass dies Pflicht geworden ist. Das ist das Erste. Dann sagte ihm, und ist mit der rechten Hand. Das ist auch Pflicht. Ein Muslim sollte mit der rechten Hand essen, nicht mit der linken, weil der Teufel mit der linken ist. Und was der Teufel macht, darfst du nicht machen. Beim Essen isst du mit der rechten Hand, nicht mit der linken Hand. Der Prophet sagte, wenn ihr gibt, dann gibt mit Recht. Wenn ihr nimmt, dann nimmt ihr mit Recht. Und wenn ihr isst, dann isst ihr auch mit Recht. Und ein Mann war mit dem Propheten und er hat gegessen. Der Prophet merkte, dass der Mann mit der linken Hand isst. Der Prophet sagte ihm, isst mit der rechten. Er sagte ihm, ich kann nicht. Das heißt, ich will nicht, weil die Person überheblich arrogant war. Der Prophet sagte ihm, möge Allah das so machen, dass du niemals mit der Rechten essen kannst. Er könnte seine Hand nicht mehr, oder das Lastpapa, möge Allah das so machen, dass du niemals kannst. Seine Hand war sofort gelähmt und er könnte das nicht mehr bewegen, weil er arrogant war. Deshalb der Muslim isst mit der rechten Hand. Der Prophet sagte, ist von dem Platz vor dir, wenn du Teller hast, passt auf, früher war das anders als heute. Heute hat jeder seinen Teller, seinen eigenen. Aber früher, die haben alle einen Teller gehabt und die essen alle von dem Teller. Und überlege dir, wenn du zum Beispiel, wenn du hier Teller vor dir hast und wir sind vier und ich bei dir und bei dem anderen und so weiter, das geht nicht. Deshalb jeder isst vor ihm, wo das Essen ist. Und das sind natürlich, aber wenn jeder, wenn zum Beispiel du, angenommen, du hast drei Teller, ein Teller gibt es Obst, ein Teller gibt es Süßigkeiten und ein Teller gibt es Essen, dann kannst du ja was nehmen, von hier was nehmen, kein Problem. Aber wenn das ein Teller ist, dann nimmst du von dem Platz, wo vor dir ist. Und nochmal sage ich, das beweist, dass dass diese Religion vollkommen ist. Da bringt jemand, ich meine, manche Leute sagen ja, was ist der Sinn, dass man mit der Rechten ist? Was ist der Sinn, dass man vor? Es gibt einen Sinn, was wir vielleicht nicht kennen erstmal. Aber die Weisheit ist klar, dass du auch den Leuten Möglichkeit gibst, dass sie essen. Aber wenn du von überall isst, das geht nicht. Und du kannst auch jemandem Essen geben. Und wenn du dann fertig gemacht hast, was du vor dir hast, dann kannst du von Seiten des Tellers essen. Hadith 976 hat damit auch zu tun. Ibn Abbas erzählte, dass der Prophet ﷺ, ein Teller von Fleisch gebracht worden ist. Das ist ein Essen, Fleisch und Brot zusammen. Der Prophet sagte, isst vom Rand des Tellers und nicht von der Mitte, weil der Segen in der Mitte ist. Das heißt, wenn du isst, es gibt Segen für das Essen. Und dieser Segen ist in der Mitte. Deshalb bist du vor dir. Und jeder ist vor sich selber, damit der Segen immer im Essen bleibt. Und am Ende isst man, was in der Mitte ist. Das ist, wenn man nicht von dem eigenen Teller isst. Aber wenn du deinen eigenen Teller isst, dann kannst du essen rechts, links, oben, unten, wie du willst. Aber wenn du mit den Leuten isst, das ist was anderes. وعن أبي هريرة قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه أو كرهه صلى الله عليه وسلم تركه متفق عليه لك ما في ما يعيب الطعام صلى الله عليه وسلم طبعا يعني ما كان يقول هو مالح أو حامض أو نحو ذلك وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا لا بأس أنه يقال ولكن الأفضل أنه ما يذم الطعام طبعا إذا واحد قال الطعام ما في ملح أعطونا ملح ما نذم إنما مثلا يعطوك طعام مثلا أنت تقول أنا ما أكل هذا الطعام خلاص إذا أكل ما عجبك تضع ما تقول شيء قل ما أريد أكل ولكن ما تذم الطعام آخ هذا مو طعام هذا مو طيب هذا كذا هذا كذا ما تفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل مثل هذا الأمر بارك الله فيكم أبو هريرة 977 أبو هريرة sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم hat niemals das Essen kritisiert wenn er etwas essen wollte dann hat er gegessen wenn er nicht essen wollte dann hat er das gelassen Und er hat nicht davon gegessen. Das heißt, was manche Leute sagen, was ist das? Und so weiter. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Du kannst zum Beispiel sagen, ich brauche Salz oder ich brauche, das ist ein bisschen salzig, ich kann nicht essen oder sowas. Aber lieber, wenn du etwas nicht essen willst, dann sagst du, ich esse nicht. Tut mir leid, ich kann nicht essen. Zum Beispiel, du isst etwas, das schmeckt dir nicht, dann sagst du, ich esse nicht. Da brauchst du nicht zu sagen, ja, das schmeckt mir nicht, ach du, was ist das und so. Das. Solche Themen sollte man nicht. Schaut mal, das sind bestimmte Regeln. Und wenn du jetzt überlegst, wie viele Muslime hier Fehler machen. In solchen Themen, solche Kleinigkeiten. Deshalb diejenigen, die Kleinigkeiten der Religion nicht lernen, wie werden sie die großen Themen lernen? وعن جابر das heißt بارك الله فيكم das geht darum wenn du etwas essen willst dann isst du willst du nicht essen dann isst du nicht aber dass du anfängst zu kritisieren das geht nicht وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال وهذا تقدم 978 haben wir schon erklärt. Und zwar Jabir radhiyallahu anhu erzählte, der Prophet sagte, esst nicht mit der linken Hand. Nämlich der Teufel isst mit der linken Hand. Deshalb bei uns im Islam. Wenn man gibt, gibt mit Recht. Wenn man nimmt, nimmt man mit Recht. Wenn man isst, isst mit Recht. Und die linke Seite benutzt man für etwas anderes. Du kannst etwas halten und so weiter. Aber die linke Hand natürlich benutzt man für sauber machen nach Toilettengang und so weiter. Und da sollte man das natürlich lernen, wie man das macht. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء إذا شرب فلا يتنفس في الإناء وقد أخرج الشيخان من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة أي في أثناء الشراب أي أنه في إناء الشراب وورد تعليل ذلك في رواية مسلم أنه أروع أي أقمع للعطش وأبرأ أي أكثر براء لما فيه من الهضم ومن سلامته من التأثير في المعدة وأمرأ أي أكثر مراءة من الملي لما فيه من السهولة وقيل العلة خشية تقذيره لأنه قد يخرج شيئا من الفم فيتصل بالماء فيقذره على غيره. ولأبي داود نحوه عن ابن عباس، وزاد وينفخ فيه. بارك الله فيكم. الشرب ثلاثا، ما يتنفس بالإناء بحيث يفعل هكذا. لا، إنما إذا شرب بسم الله ثلاث مرات، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وينفخ فيه أي هنا بارك الله فيكم، بحيث أنه يعني يترك الإناء وثم يشرب منه. طبعا هذا الحديث في مسألة بارك الله فيكم، أن الإنسان إذا شرب ما يشرب مرة واحدة، وإنما يشرب أكثر من مرة. لحديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا، أي شربا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. ولكن حديث ضعيف. ولكن بارك الله فيكم، هناك أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يتنفس في الشرابي ثلاثا، يعني ما يتنفس في الإناء طول الوقت، يعني يعمل هكذا ما يفعل، وإنما مرة إذا أراد نفس حتى يروي أكثر. ثم بارك الله فيكم، في هذا الباب كذلك، كيف يشرب؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يتنفس في الإناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدح وكان يشرب منه، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، يعني من القرب، وفي أيضا أنه شرب من ذلك، فكيف يجمع بينهما؟ الجمع إذا كان معروف ما في القرب أو في الإناء، يرى الإنسان ذلك فلا بأس أن يشرب منه، أما إذا ما كان يراه فلا يفعل. والله تعالى أعلى وأعلم. في آداب أخرى سنتكلم عليها إن شاء الله. بارك الله فيكم. أبو قتادة عليه أتسيلته لبقفت زاكته: Wenn jemand von euch trinkt, dann soll man vom Gefäß nicht einmal atmen im Gefäß. Das war Bukhari Muslim. Und dass der Prophet sozusagen gepustet hat im Gefäß. Das ist Hadith 980. Aber es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet dreimal getrunken hat. Was ist das von Bedeutung jetzt auf Deutsch? Weil wenn wir wörtliche Übersetzung machen, dann werdet ihr falsch verstehen. Wenn du trinkst, du willst jetzt zum Beispiel trinken, das nennt man Ina, die Flasche zum Beispiel. Oder Gefäß im Arabischen. Okay, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er getrunken hat, er hat gesagt, man sollte nicht auf einmal mit einem Atemzug trinken. Du nimmst das und alles trinken. Sondern in der anderen Überlieferung, der Prophet hat das dreimal gemacht. Wie hat er gemacht? Schaut mal, Bismillah, der lässt. Dann nochmal und nochmal. Und der sagte, sallallahu alaihi wasallam, trinkt nicht auf einmal, wie ein Kamel. Ein Kamel trinkt auf einmal. Deshalb, man sollte Geduld zeigen erstmal. Zweitens, das ist besser für die Person und für den Magen. Und das ist besser für alles. Wenn du die Menge des Wassers oder des Trankes weniger machst. Und nicht auf einmal alles essen. Deshalb, das gehört dazu. Und dazu auch gehört, dass der Prophet sagte, ihr kennt das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gab früher dieser Wassersack. Wassersack war das aus Leder. Und da hat man Wasser dann. Und der Prophet hat verboten, dass man von diesem Wassersack direkt trinkt. Aber es gibt eine andere Überlieferung, dass der Prophet doch von einem Wassersack getrunken hat. Und jetzt haben wir ein Problem. Einmal sagt er nein, einmal tut er. Wie könnte man das verstehen? Einige Gelehrten sagen, das bedeutet, der Prophet hat das so gemacht, weil das besser ist, dass man nicht davon trinkt. Das heißt nicht verboten, aber besser. Es gibt noch eine andere Erklärung. Wenn man weiß, was drin ist, und man ist sicher, was drin ist, dann kann man davon trinken. Aber wenn nicht, dann sollte man nicht. Das wäre diese Flasche. Man sollte eigentlich nicht von der Flasche direkt trinken. Wenn das alles zu ist und du weißt nicht, was drin ist. Aber wenn du weißt, was drin ist und du siehst das und du kannst davon trinken, kein Problem. Aber besser ist natürlich, wenn man weiß, dass die anderen davon trinken werden, dass man sozusagen in einen Becher oder in ein Glas trinkt. Es gibt natürlich andere Regeln auch für Essen und Trinken, aber der Autor hat einige davon jetzt erwähnt. Ich muss sagen, es ist Regeln, wie man isst und trinkt. Barakallahu fikum, fi dinina, hunak adab, l-ta'am und sharab. An al-insan, mithal, yajlis jilsa, jayyida, an al-insan, يبدأ بالتسمية بسم الله لما يأكل بيمينه لا يأكل مما يليه يأكل إذا ما عجبه شيء ترك أنه يترك لغيره المجال في الأكل وإذا انتهى يحمد الله سبحانه وتعالى على الأكل وإذا كان يأكل عند أحد من الناس فإنه يدعو له وبالنسبة لله ما يشرب مرة واحدة وإنما ثلاثة أفضل أو مثنى أو أكثر من ذلك لا بأس. والمسألة الموجودة هنا هي مسألة الوقوف التي فيها خلاف كبير بين أهل العلم، يعني هل يشرب واقفا ويأكل واقفا أم لا، خلاف بين أهل العلم كبير، لأن ما أريد أن أخوض في هذا الباب، ولكن الأفضل للإنسان الأفضل له أنه يجلس أثناء الأكل والشرب، أقل يقال الأفضل مع الخلاف الموجود في هذا، لأن هناك من أهل العلم من يرى حرمة الشرب والأكل واقفا، هناك من يرى جواز ذلك، هناك من يرى كراهة هذا الأمر، ومسألة خلاف بين أهل العلم. لذلك بارك الله فيكم، الأفضل للإنسان حتى يخرج من الخلاف أنه إن استطاع أن يجلس فليجلس وليشرب وليأكل جالسا خير له، والله تعالى على وعلم. ثم بارك الله فيكم، هناك مسألة مهمة، أن الإنسان إذا أكل ما يأخذ ثلاثة مثلا أو حبتان بيده لأنه يطمع في الأكل، يخاف أن الآخرون يأكله، ما يفعل. وإذا كان في القدح أو في الإناء ثلمة، يعني جرح أو شق، فما يشرب به ولا يأكل فيه، الأكل يكون باليد أو بالملعقة لا بأس بذلك. وطبعا من الأفضل للإنسان من ناحية النظافة، ليس من ناحية أنه يعني يكون يغسل يديه وأنه يتسوق قبل الطعام، وبعض الطعام ينظف أسنانه، هذه كلها آداب معروفة في ديننا، فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للعمل في ديننا. مع أنه بارك الله فيكم، يعني الباب هو في الوليمة، الآن صرنا في مسألة الطعام والشراب، لأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يستفيد المسلمون من هذا الكلام. بارك الله فيكم. ثم إذا أنتم تخيل كان عندي يعني ننزل اليوم بشتمت عيدا وانتظر وندو إس وندو إسندل دان إسم إستو زدسند وزدسند إسبسا دان وندا كوميش أم إند نوخمال تو ديزن تيما دان sagst du Bismillah, wenn du isst. Und isst du mit deiner rechten Hand. Etwas nicht gefallen vom Essen, dann brauchst du nicht zu essen, darfst es nicht kritisieren. Und wenn du zu Ende bist, dann lobpreist du Allah. So, Alhamdulillah. Nach dem Essen. Es ist besser für dich natürlich, dass du deine Hände wäschst. Man kann Siwak benutzen. Siwak ist wie Zahnpasta oder Zahnbürste. Das ist Holzstück, was man die Zähne, da kann man die Zähne da damit putzen und sauber machen, vor dem Essen und nach dem Essen, weil der Prophet das gemacht hat. Und wenn du trinkst, dann auch sagst du Bismillah und du trinkst dreimal oder mehr, das wird nicht auf einmal alles, sondern lass Pause dazwischen. Jetzt das Problem, das wir haben oder die Diskussion unter den Gelehrten des Islam ist, was ist mit dem, darf man im Stehen trinken und essen? Die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, du darfst auf keinen Fall im Stehen essen oder trinken, du musst sitzen. Andere sagen, du kannst essen, du kannst trinken, wenn du auch im Stehen bist. Andere Gelehrten sagen, es ist unerwünscht, nicht gut, dass man im Stehen isst und trinkt. Abgesehen jetzt davon, ich will jetzt nicht die ganze Diskussion anfangen hier, weil das lange dauert. Aber abgesehen davon, von diesen Meinungen, ist es immer besser für dich, wenn du isst und trinkst, dass du sitzt. Wenn du läufst, ist kein Problem, aber sitzen ist besser für dich, damit du keine Diskussion hier viel machst. Erlaubt, damit du die Diskussion nicht mitmachst, dann, wenn du die Möglichkeit hast zu sitzen, dann sitze beim Essen, beim Trinken. Und noch etwas dazu bitte, man sollte nicht von, zum Beispiel, wenn die Leute, wenn eine Flasche ist oder ein Wasserbehälter, dann sollte man nicht davon nehmen, sondern man sollte Glas nehmen oder man sollte zum Beispiel Becher nehmen und davon trinken. Noch dazu etwas, was wichtig ist, und zwar, wenn du einen Teller hast oder ein Glas hast und es gibt einen Riss drinnen oder das ist gebrochen, dann darfst du davon nicht essen. Du darfst das nicht benutzen für Essen und Trinken, weil der Prophet verbot, dass man von einem, und er hat das nicht gemacht, als er etwas gesehen hat vom Becher oder von jetzt von Glas und so, was gebrochen war, der hat das nicht benutzt. Und das gilt auch für uns. Warum? Es kann sein, dass man sich verletzt. Aber wenn man das behandelt hat, in Ordnung gebracht hat, ist kein Problem, weil der Professor Salim selber, der hat einen Becher gehabt. Und als ein Riss drin war, der Prophet hat das flecken lassen mit etwas aus Silber. Und dann hat er damit getrunken. Also der hat das benutzt. Deshalb natürlich nicht gut, wenn man das macht. Und noch dazu etwas. Wenn man anfängt, den Leuten was zu geben zum Essen, dann fängt man erstmal mit der rechten Seite. So, jetzt, ich will euch Wasser geben. Ich fange nicht durch, ich fange hier an. Wenn ich auch begrüße, dann fange ich hier an, rechts. Oh, außer, jetzt in einem Fall, wenn Leute dabei sind, die sozusagen Wissen haben oder Leute, die alt sind, die respektiert werden müssen, da könnte man bei ihnen anfangen, indem man den anderen die anderen um Erlaubnis bittet. Aber ja, erlaubst du mir, dass ich bei ihm anfange? Das sind einige, jetzt, ich habe nicht alles erwähnt, aber das sind einige Regeln, wenn bei uns in der Religion, wenn wir Essen trinken. Und wenn du bei jemandem gegessen hast oder getrunken hast, bei jemandem, dann machst du für diese Person Bittgebet. Angenommen, ich habe dich zum Essen eingeladen, du hast bei mir gegessen, dann am Ende machst du für mich Bittgebet. Wenn du nicht weißt, wie der Prophet das gemacht hat, dann mindestens sagst du, möge Allah dich segnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir viel geben, möge Allah das ersetzen, was du uns gegeben hast, einfach mit Gebet für die Person. Weil das die Dankbarkeit der Person natürlich zeigt. Das sind einige Regeln, es könnte sein, dass ich nicht alles erwähnt habe, aber natürlich, unser Thema ist Buch der Heirat. Okay? Und das Thema ist Heiratsessen. Eigentlich dieses Thema gehörte nicht zu diesem Buch. Aber Allah alam, ich sage, Allah weiß alles. Ibn Hajar al-Asqalani hat das so gemacht, weil er die Möglichkeit gehabt hat, um diese Themen zu erwähnen in seinem Buch. Weil er über Essen spricht und Heiratsessen, dann kann das nutzen hier, dass er einige Themen hier erwähnt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wir sind bei Hadith 980. Das wird das nächste Mal Dienstag, inshallah, machen wir weiter mit Hadith 981. Heute ist 12. ist 2.11.10. Das nächste Mal reden wir über ein sehr wichtiges Thema und ich denke, viele Leute werden kommen, mindestens im Internet. Wir werden über die Mehrehe sprechen und wie man die Verteilung zwischen den Frauen macht. Ja? Bab al-Qism bayna al-Zawjat. Das ist die Verteilung zwischen den Frauen. Das nächste Mal reden wir drüber. Bi'idhnihi ta'ala. Dienstag. Subul Salam ist am Dienstag. Unser Plan ist so. Ich weiß nicht, wie viel Mal wir diesen Plan wiederholen müssen, aber jeden Tag müssen wir wiederholen. Montag machen wir Erklärung von Riyad al-Salihin. Das sind Hadithe, das sind Überlieferungen und Ayat aus dem Koran über die allgemeinen Regeln im Islam und herzergreifende Themen, verschiedene religiöse Themen, und das ist ein sehr schönes Buch, das heißt Garten der Tugenden oder Tugendhaften. Dienstag machen wir hier Subul al-Salam, das wird die Wege, die zu Sicherheit führen oder die Wege, die zum Paradies führen. Und das sind Sammlungen von Hadithen, das geht um die Religion. Aber das geht um die Religion in diesem Zusammenhang, wie man die Religion praktiziert. Das heißt, wir haben angefangen mit dem Gebet und dann mit Fasten, mit Zakat, dann Pilgern, dann haben wir über Bestattungsregeln gesprochen, dann haben wir über Handelsbuch erklärt, das wird Kauf und Verkauf und Verträge und so weiter. Und jetzt machen wir das Buch der Heirat. Das geht um Heiratsvertrag, wie man heiratet, wie man eine Frau sucht, was sollte die Frau von Eigenschaften haben, von dem Mann und. Und jetzt sind wir beim sechsten Kapitel. Danach, wenn wir diesen Kapitel zu Ende geführt haben, dann fangen wir an mit Buch der Scheidung an. Das wird, wie ist die Scheidung im Islam? Wie macht man Scheidung? Wer hat das Recht, sich scheiden zu lassen? Und da gibt es auch zum Beispiel Ungültigsprechen des Vertrags und so weiter. Das sind Regeln in der Religion sozusagen. Das geht hier um Scharia. Ja, so denkt man. Die meisten, wenn sie hören Scharia, dann denken sie sofort an Hände abhaken. Scharia bedeutet die Normenlehre des Islam. Also deine, die ganze Religion, alles ist Scharia. Scharia bedeutet die Weg und die Methode der Religion, die Normen einer Religion. Deshalb man sagt, das ist die Religion eigentlich. Aber die Leute verstehen was anderes darunter. Auf jeden Fall, das werden wir, das ist so, Salam. Dann Mittwoch machen wir Koranunterricht. Wir haben, der Unterricht besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, wir erklären die Rezitationsregeln. Mittwoch. Haben wir das nicht dort gemacht? Nein. Du bist früh alt geworden. Mittwoch machen wir Koran. Koranunterricht, erstmal machen wir die Regeln und dann lesen wir das Koran. Donnerstag machen wir Erklärung von Kitab Sunnah, das wird die Erklärung von dem Sunnah-Buch von Ibn Abi Asim. Das geht um die Regeln des Glaubens. Das sind die Grundregeln. Und dann Freitag machen wir Al-Adab al-Mufrad von Imam Bukhari. Diese Namen, die sind alle Bücher, die sind sehr bekannt. Und Al-Adab al-Mufrad ist eine Sammlung von Hadithen. Al-Bukhari hat das gesondert, indem er über diese Themen spricht, die herzergreifend sind und die mit unserem praktischen Leben auch zu tun haben. Das ist unser Plan in den 5 Tagen Barakallahu. Dann Samstag und Sonntag Pause. Natürlich, die Leute machen das überall anders, außer bei uns. Wir sind umgekehrt. Die Leute woanders machen immer Samstag und Sonntag Unterrichte und in der Woche ist frei. Bei uns in der Woche ist nicht frei und am Wochenende ist frei. Das ist unser Plan. Und jeden Tag fängt der Unterricht an ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr bis normalerweise 20 Uhr. Wir machen nicht länger. Außer, dass man ein paar Fragen hat. Aber 20 Uhr ist eigentlich Schluss. Und deshalb sage ich erstmal Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta. Wer bleiben will, der kann bleiben. Wer Fragen hat, der kann man fragen. Wer gehen möchte, dann kann er auch das machen. الذي يريد يبقى يبقى لما يريد يذهب يذهب ما في عندنا اي مشكل بارك الله فيكم Okay, barakallahu fiqh, jazakallahu khair. Ich habe gesagt, ich habe nicht alle Regeln erwähnt. Jetzt der Bruder, der will uns erinnern an eine Regel, auch die mit dem Essen zu tun hat. Und zwar, wenn das Essen oder Trank heiß ist, warm, sehr warm, was sollst du machen? Du sollst warten, bis das gekühlt wird. Nicht gekühlt jetzt, dass es kalt geworden ist, aber bis du das trinken kannst. Aber dies, was manche Leute machen, indem sie pusten, damit es kalt wird, das ist falsch. Der Prophet hat ausdrücklich verboten, dass man in Essen pustet, damit das kalt wird. Barakallahu fik. Ich habe gesagt, ich habe nicht alles erwähnt. Es gibt noch viele Regeln. Ja, aber es ist kein Problem, das ist gut, dass du fragst. Bitte schön, Mohammed. Meine Frage ist beantwortet. Ich wollte nur die Zeit wissen, wann der Unterricht losgeht. Ja. Das ist von 19 Uhr bis 20 Uhr. Obwohl ist das Gebet, glaube ich. Ja, das Gebet ist wir warten bei Isha Gebet 20 Minuten nach dem Gebet zurück. 20 Minuten nach dem Gebet zurück warten wir. Und danach warten wir so ein paar Minuten, dann fahren wir mit dem Unterricht an. Alaikum salam. Ich meine, das ist